Was haben doch die Alchemisten über Goldmacherkunst studiert? Da weiß ich ein prächtiges Rezept. Man nehme Keckheit, Devotion, Impertinenz, Püffigkeit, Egoismus, 5 lange Finger, 2 große Säcke und ein kleines Gewissen. Wickle alles in eine Livree, so gibt das in 10 Jahren einen Haufen, du Garten. Ich will alles nur nicht arm sein. Armut ist das Schlimmste. Na, diese Tandlerbagage da unten ist ein abschreckendes Beispiel. Nur die Salderl, ein zuckriges Geschöpf zum Hineinbeißen. Aber ehrbar, will sagen dumm, hängt sich an diesen tandlerischen Schwager, den Damian, diesen Hungerleider, diesen armseligen. Oho, mein gnädiger Herr läutet. Soll ich auf das erste Läuten hineingehen? Ich tu's, weil ich heute gerade bei Laune bin.